trockne die Tränen Fluten und nehmt euch ihr an. O tröstet die Teure und nehmt euch ihr an und nehmt der Teure euch an. Dann erst, wenn dem Verbrecher Lohn seiner Tat geworden, der Lohn der Tat geworden, als Richter und als Rächer, werd ich ihr wieder nahn, werd ich ihr wieder nahn, ja, werd ich ihr wieder nahn. Tränen fluten und nehmt euch ihr an. O tröstet die Teure und nehmt euch ihr an und nehmt der Teure euch an. Als Richter und als Rächer werd ich ihr wieder nahn, ja, werd ich ihr wieder nahn.